Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine interessante Person, die nicht mehr unter uns weilt. Auch die Hinweise sind interessant. Mitraten natürlich erwünscht. Wer wird's lösen? Jürgen, Dominik oder Philipp? Oder gar niemand? Und nun geht's los. Mit 10 Hinweisen und Und wieder mal liege ich selber in meinem eigenen Intro falsch, denn weder Philipp, Dominik noch Jürgen werden es erraten, denn wir haben hier die fantastische Community eingeladen, repräsentiert an diesem wunderschönen Abend durch Tom. Hi. Dominik. Hallo. Jürgen, beziehungsweise, nein. Hä? Aha, der jetzt verwirrst du mich. What? Ja. Josh. Ja, hier. Hi. Und Benj. Moin. Und natürlich ist auch eure Lordschaft und Jürgen wieder mit am Start. Ich hatte ja die letzten Male schon immer Bammel, dass ich mich beim falschen Namen melde. Jetzt hast du mich fast, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Gut, ne? Ja, ja. Ich habe leider einfach die Liste von unten nach oben abgelesen, was normalerweise beim Anmoderieren bei uns einfach eine gute Idee ist. Wenn die aber so durcheinander stehen wie gerade, dann ja, komme ich halt durcheinander. Also ich bin kurz davor, dass ich selber nicht mehr weiß, wer ich bin. So, du hast mich in eine tiefe existenzielle Krise gestürzt, auch nochmal bestärkt und beschleunigt dadurch, dass ein zweiter Dominik jetzt hier dabei ist. Also ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ein Glück, dass ich hier eine vorbereitete A-Folge habe, und zwar hat der liebe Martin, der uns schon einige Folgen zukommen hat lassen, mir auch im Oktober letzten Jahres schon eine weitere tolle Folge zukommen lassen, und die würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Und ganz wichtig, nicht von oben anfangen, weil tatsächlich die zu ratende Person direkt genannt wird. Ja. Erstens, geboren wurde ich am 2. März 1824 in, Achtung, jetzt wird es kompliziert, Leitomischl? Tja. Mit SCH? Also tatsächlich. Kennst du einen Adress? Ich kenne nur das. Mit Buchstaben, die ich nicht weiter zuordnen kann. Aber tatsächlich ist es wohl recht deutlich Leitomischl, damals Böhmen. Ah. Vielleicht Musiker. Aus Böhmen kommt ja die Musik. Das hat meine Tante Kuni mir immer vorgelesen. Das ist eine totale Kindheitserinnerung für mich. Das ist voll schön. Aus Böhmen kommt die Musik. Das haben Marianne und Michael garantiert in Dormitz auf der Kirche auch gesungen. Was hat die dir da vorgelesen? Den Liedtext? Oder? Nein, das Lied. Nein, es gibt ein Lied, das geht so. Ja, ja, aber du hast gesagt, die hat dir das vorgelesen. Vorgesungen, Entschuldigung. Ach so. Ach so, ich habe jetzt auch gerade gedacht, so im Hause. Ein C, eine halbe Note C, ein Dreiviertel A, ein Fis. Kind. Den Rest kannst du dir vorstellen. Die Melodie kommt von Satan persönlich. Wir lesen so Texte. Okay, bevor das hier wieder völlig entgleist. Zweitens, ich war das 8. Kind der 3. Frau meines Vaters. Dieser war Bierbrauer im Dienst böhmischer Adelsgeschlechter. Ich finde es ganz schön schwach, dass der Adel in Böhmen offensichtlich sich keinen eigenen Bierbrauer leisten konnte, sondern einen für mehrere Geschlechter quasi angestellt hat. Aber gut, wer bin ich, der ich urteile? Der war das 8. Kind der 3. Frau. Hatte jetzt die dritte Frau 8 Kinder oder hatte er 8 Kinder? Du stellst Kinder die richtigen Fragen tatsächlich, aber da müssen wir hier mal noch hinterher recherchieren. Und was war Ihr zweiter Vorname? Das führt zu weit an dieser Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass in Hinweis Nummer 3 kommt ein Wort vor, wo ich jetzt schon Angst habe, das auszusprechen. Und ich kann mich kaum auf eure Antworten gerade konzentrieren, weil ich einfach so Bammel habe vor dem 3. Hinweis. Ja, und es ist so schön, dass wir die Folge ja schon mal aufgenommen haben und uns entschieden haben, ne, mit anderen Leuten zusammen wird das noch mehr Spaß machen. Und du daher ja eigentlich schon mal die Chance hattest, das Wort schon mal zu üben. Also nein, Philipp, eigentlich ist diese Folge hier brandneu. Du darfst gerne mitraten. Aha, na sowas, na dann. Dann möchte ich lösen. Ich wusste schon beim ersten Teilsatz. Geboren wurde ich am, okay, ich weiß es. Freddie Mercury. Drittens, und jetzt, Achtung, bitte seid gnädig, okay? Weil ich einmal mehr werde ich es komplett falsch aussprechen. Mein Vater schickte mich auf das Prämonstratenser-Gymnasium, keine Ahnung, in Pilsen, das ich von 1840 bis 1843 besuchte. Dort lernte ich auch meine erste Frau kennen. Die erste. Von dreien. Ist auch wieder eine gute Frage, ob er dann bei der dritten aufgehört hat, so. Ja, irgendwie der Prämonstrant, das klingt nach Kloster, ja, finde ich auch. Und Bierbrauen, seine erste Frau kennengelernt ist. Vorher war das achte Kind der dritten Frau seines Vaters, das er selbst war. Ach, es liegt in der Familie, er hat es verstanden. Ja. Viel Weiberei. Aber auf einer Klosterschule gab es Mädchen? Ja, Prämenstru, hat er auch gerade gesagt. Prämenstru. Okay, wir gehen weiter. In meinem Beruf kann ich mich bis 1847 kaum über Wasser halten und lebe von kleineren Aufträgen. Er kann sich nicht über Wasser halten, aber über Bier wahrscheinlich. Also Künstler wahrscheinlich. Ich habe einen Verdacht. Ja, jetzt merken wir alle vier Neulinge, wie sich das anfühlt, wenn man einfach so gar keine Ahnung hat und der Weißmann schon wieder anfängt mit, oh, ah, ja, ja. So fühlt sich das an, so fühlt sich das an. Diese nagenden Selbstzweifel. Und deshalb, obwohl der Dominik ja eigentlich die Antwort kennt. So. Ja, vor allem, wenn man schon einigermaßen da unten im Ländle mal war, dann denkt, das müsstest du doch jetzt wissen. Und wenn man das Lied schon kennt, so aus Böhmen kommt die Musik. Ich wollte gerade sagen, bei Lied kam ich drauf, dass du vielleicht da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam meinst. Und dann jetzt auch noch diese selbstgefällige Melodiegesumme, weißt du, nochmal die totale Überlegenheit. Das war die Moldei, oder? Das ist dann Smetana mit der Moldei. Und Philipp hat's nicht erraten. Dankeschön. Sehr, sehr gut. Naja. Ja, also tatsächlich habt ihr alle recht. Es ist Friedrich Smetana. Ich kann gerne mal weiter vorlesen. Ich nahm an der Revolution von 1848-49 teil. Interessant, dass nicht erwähnt wird, welche, aber es ist halt einfach eine geile Revolution. Naja, 1848-49. Ja, bitte? Die welche Revolution war in Deutschland halt. Ja, Frambacher Fest. Gerne ausführen an dieser Stelle. Wir sind ein Geschichtspodcast. 1856 verließ ich aus politischen Gründen meine Heimat, um in Göteborg die Philharmonische Gesellschaft zu leiten. Genau. Mit der Milderung des österreichischen Absolutismus kehrte ich nach Tschechien zurück und arbeitete rastlos für die tschechische Nationalbewegung. Das ist jetzt relativ tragisch und leider auch ein bisschen witzig, wenn wir unser Gespräch von vorhin denken. Meine drei Töchter starben jung, das ist tragisch, und meine erste Frau starb mit Anfang 30 an Tuberkulose. Also erstens, unser guter alter Freund, die Tuberkulose, ist da und tatsächlich auch er ist nicht bei einer Frau geblieben. Ja, das ist heute etwas anders. Nichts anderes habe ich erwartet. Ja, du hast ja angedeutet, dass es die erste Frau war. Ja, tatsächlich, es war eine harte Zeit damals, weißt du? Da gab es auch noch keine Podcasts. Ich sag's, wie es ist. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eh so ein guter Lifehack, immer seine Lebensabschnittsgefährten immer so nummeriert anzusprechen. So, meine liebe erste Frau. So, wieso sagst du jetzt immer erste Frau? Nur so, nur so. Also mein Mathelehrer früher hat immer von seiner Frau als von seiner Ex-Verlobten gesprochen. Das fand ich auch sehr nett. Okay, das ist auch sehr exzentrisch. Neuntens von elf übrigens, 1874 erkrankte ich, ertaubte und zog mich aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurück. Ich litt unter starken Ohrgeräuschen. So ist überliefert, dass ich Tag und Nacht das schrille Pfeifen eines As-Dur-Sext-Akkords in der höchsten Registern der Piccolo-Flöte hörte. Also das ist echt absurd detailliert und genau, das finde ich sehr schön. Zehntens, kurz vor meinem Tod wurde ich mittlerweile psychisch und physisch stark angeschlagen, noch in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, wo ich am 12. Mai 1884 starb. Achso, ich dachte, er hat dann seine vierte Frau kennengelernt. Aber tatsächlich erst ins, also der war 60 erst da, gell? Das war echt krass. Und die Lösung haben wir ja schon aufgelöst. Mein Name ist Friedrich Smetana. Ich änderte meinen Namen eigenständig auf die tschechische Version. Gott weiß, wie man das ausspricht. Bedřich. Mein bekanntestes Werk ist Die Moldau. Ich habe hier auch noch eine Kuriosität. Smetana schenkte die Rechte an der Moldau einem Verleger. Dieser produzierte nicht nur die Orchesternoten, sondern nebenbei auch noch eine Klavierversion, da viele Haushalte ein Klavier zu Hause stehen hatten. Damals gab es noch keine Tonträger. Und jetzt ist mein Bildschirmschoner angesprungen und die Menschen so die Moldau selbst spielen konnten. Smetana ging komplett leer aus. Hat dir deine Tante die Moldau auch vorgelesen? Nein, tatsächlich nicht. Wir hatten tatsächlich eine Schallplatte, wo es so um die Aufführung oder die Erstaufführung von der Moldau oder sowas ging. Oh, Mann, cool. Und wo war das dann aufgeführt? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, wir haben beim Mittagessen immer Schallplatten gehört und eine davon ging irgendwie um die Moldau oder um Smetana oder beides. Cool. Ich habe heute einen, weil du gerade sagst Schallplatte, einen fantastischen Artikel vom Guardian entdeckt. Zufällig bin ich drüber gestolpert. Da ging es um die Geschichte der Hidden Tracks, also der versteckten Musikstücke auf Schallplatten, CDs, Musikkassetten. Du glaubst nicht, was da alles dahinter steckt, so, oder was das für eine Geschichte hat. Da denkt man, haben die einfach nur mal so ein paar Stücke, die ja beim Schnitt hinten runtergefallen sind, irgendwie auf der CD versteckt, aber das ist, es ist eine eigenständige Kunstform. Also das ist wirklich abgefahren. Schicke ich mal einen Link. Oh, das klingt gut. Ich stand in Prag schon auf einer Brücke, hab mir die Moldau angeguckt und hab mir die Moldau angehört, weil ich irgendwie den Spleen hatte, so, wenn ich in Prag bin, dann höre ich mir das Stück an. Hier in Hamburg, als die Elbphilharmonie eröffnet wurde, gab es ja ein paar günstige Konzerte für die Bewohner der Stadt. Und dann haben sie so, wie sie es sagten, die Blockbuster der Klassik gespielt und da wird das auch mit dabei. Es ist aber auch einfach echt eine super eingängige Melodie. Also ich mag die total gerne. Ja. Ich hätte die Melodie nicht erkannt. Ich gebe jetzt Blockbuster der Klassik ein. So, danke. Ich habe hier tatsächlich einen Artikel gefunden. André Rieu geigt sich durch die Blockbuster der Klassik. Wer sonst? Spätestens jetzt sollten wir nicht einschlafen, weil sonst kriegen wir Albträume. Ich versuche mich später dran zu erinnern. Ja, alles klar. Von daher, vielen Dank, liebe Zuhörende, an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.